Modul 5. Simulation Goethe-Zertifikat A1. Start Deutsch 1. Hören Teil 1. Beispiel. Bitte, wo kommt denn der Zug aus Leipzig an? Der Intercity, der kommt doch jetzt gleich, oder? Der Intercity aus Leipzig. Ankunft 17.44 Uhr, Einfahrt auf Gleis 17. 17.44 Uhr auf Gleis 17. Dankeschön. Bitte, wo kommt denn der Zug aus Leipzig an? Der Intercity, der kommt doch jetzt gleich, oder? Der Intercity aus Leipzig. Ankunft 17.44 Uhr, Einfahrt auf Gleis 17. 17.44 Uhr auf Gleis 17. Dankeschön.